Einen wunderschönen herzlich willkommen zu Podcast Folge 27 mit Kai, den German Truck Driver, und mir, Druckverlust. Einen wunderschönen guten Tag. Dem Rainer. Dem du Rainer, musst deinen Vornamen, genau. du hast meinen Vornamen genannt und deinen Künstlernamen, du musst auch deinen Vornamen nennen. Verdammt, du Verschwiegener, du. Jedes Mal, du Verschwiegener. Ja, das ist, ich trau mich noch nicht. Ich trau mich noch. Reinhard, Doki hat ja erleben, also ich muss meinen größten Respekt, da kommen wir gleich zu. Ich brauche 10 Minuten ganz kurz gleich mal für einen Monolog, okay, den ich unbedingt loswerden muss. Aber ich wollte nochmal sagen, dass wir müssen alle Reinhard danken, dass er jetzt in diesem Podcast ist, weil da wird er gleich wahrscheinlich drauf zu sprechen kommen. Er ist also quasi aus dem Krankenhaus hierher gekommen und nach der Podcast-Aufnahme, meine sehr verehrten Damen und Herren, haut er sofort wieder ab ins Krankenhaus. Nicht, richtig. Es betrifft nicht ihn selbst. Genau. Sondern seine Mama. Und ja. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber ich muss unbedingt was loswerden, sonst explodiere ich. Fang an. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein neuestes Lied ist ja draußen, das heißt Fuhrmannseid. Und viele haben, glaube ich, da draußen, außer bei TikTok tatsächlich, nicht ganz verstanden, was ich mit diesem Lied bezwecken wollte. Und ich möchte jetzt einfach nur mal ganz kurz ein paar Minuten, Rainer kann sich zurücklehnen, eine schmöken. Ich muss mal kurz was loswerden. Ich habe Nachrichten bekommen von Menschen da draußen, die A, nicht einverstanden waren mit meinem Musikvideo, weil dort unter anderem sehr viele Menschen zu sehen waren, in, ich sag mal, comichafter Form, die nicht europäischen Herkunfts waren und die das assoziiert haben mit meinem Namen German Truck Driver. Und dann kamen solche Nachrichten, warum sind da so viele Menschen mit farbigen Ton? Warum sind da Menschen aus irgendwelchen anderen Ländern? Warum sind da LKWs, die nicht europäischen Herkunft sind und du heißt doch German Truck Driver hin und her? Jetzt möchte ich euch mal eins sagen. Ich bin kein Faschist. Ja, damit wir uns verstehen. Nur weil auf den Arm bei mir German steht, also der Name German Truck Driver ist einfach nur die Betitelung, dass man mich in aller Welt versteht, dass ich ein deutscher LKW-Fahrer bin. Das heißt nicht, ich gründe irgendeine Partei oder sonst irgendwas, um hier irgendwas ins Laufen zu bringen oder bla bla bla. Also wenn ihr der Meinung seid, ihr habt irgendeine Attitüde zu krassen Fremdenhass und sowas, dann seid ihr mit mir und meiner Musik, ich spreche jetzt nur von meiner Musik, Rainer, weil es um das Lied geht, dann seid ihr bei mir falsch. Also mein Ziel ist es, mit meiner Musik den Fahrerinnen und Fahrer in Deutschland, vielleicht auch auf der Welt, eine Stimme zu geben. Das ist das, was ich damit anstrebe, mit meinem Deutschrock. Und nur weil jetzt auf dem Namen German ganz vorne steht und ihr lest den Rest da nicht mehr hinterher, ist das euer Scheißproblem. Das muss ich euch ganz ehrlich so sagen. Also wenn ihr irgendwo, keine Ahnung, vom Wickeltisch gefallen seid, dann macht bitte mich dafür nicht verantwortlich. Ich bin keiner, auch wenn ich Probleme anspreche, der irgendwie Fremdenhass verbreiten möchte. Ich habe sehr, sehr, sehr, sehr, sehr viele Freunde, die nicht rein biologisch deutsch sind. Gerade gestern waren wir auf einer Kirmes, da habe ich einen getroffen, der ist dunkelhäutig, dann einer, der ist Grieche. Dann habe ich Görcan getroffen im Kaufland, der ist Türke. Ich bin auf einer Schule aufgewachsen, da waren wir 3 Deutsche in der Klasse und den Rest waren Zigeuner, Libanesen, Muslime, bla, aller Herkunft hin und her. Und wir haben uns gehauen, wir haben uns in die Fresse gehauen. Ich hatte Probleme, ich musste mich durchschlagen hin und her. Und ich finde das auch, dieser Ausgleich, dass wir nur 3 Deutsche waren und der Rest war alles andere von Nationen, das kritisiere ich auch, weil so eine Integration nicht stattfinden kann und eine Masseneinwanderung ich auch kritisiere, aber deswegen bin ich nicht jemand, der andere Völker komplett ablehnt. Ich möchte das einfach nochmal klarstellen, auch haben viele unter meinem Video, also meinem Musikvideo nicht kommentiert, aber ich habe überraschend sehr viele Dislikes bekommen auf das Video. Das kann vielleicht damit zu tun haben, dass nicht der ein oder andere europäische LKW dabei war. Das liegt einfach daran, weil ich nicht die Kohle dafür habe, um 5.000 Euro für ein Musikvideo auszugeben, wo ich dann selber mit dabei bin, sondern das Video wurde wie Seite an Seite von einem Videografen aus Israel produziert, Das ist für mich einigermaßen erschwinglich. Und der benutzt halt diese Stuckage, oder wie das nochmal heißt, Videos, die copyright-frei sind. Dann werden halt solche Videos aneinandergereiht. Und die sind halt, weil wir in der DSGVO-Paradies leben, wird aus aller Welt, andere Länder haben nicht so die Probleme wie wir in Deutschland. Und dementsprechend musste er halt aus dem, was er hat, die Videos zusammenschneiden, weil ich ihm sage, es muss was mit LKWs zu tun haben, etc. Und deswegen kommen auch öfters mal farbige Menschen oder pakistanischer Herkunft oder libanesischer oder manchmal auch der europäische Ton drin vor. Aber es geht bei mir in meinen Liedern um die Message. Ja. Und wenn ihr damit ein Problem habt, dann ist das nicht mein Problem. Also wenn euch da irgendwo was quer hängt, dann weiß ich nicht. Dann kann ich es nicht ändern. Ihr könnt auch gerne, ich kann euch mein PayPal-Konto nennen, dann könnt ihr gerne 5.000 Euro darauf überweisen. Dann hole ich mir einen Videografen und dann tanze ich da in dem Video rum, etc. Und da muss ich nicht auf solche Sachen zurückgreifen, wenn euch das so großartig stört. Aber mich erschreckt das ein wenig. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass viele mir übel genommen haben, warum ich über den Fuhrmannseid singe. Und jetzt möchte ich euch einfach mal, es gibt auf der Spedition, also wenn ich bei Google eintippe, Fuhrmannseid, und es tut mir auch wirklich sehr leid für die Spedition, aber wenn sie sich selber mit diesem Eid nicht beschäftigt haben, ist das deren Problem. Das ist die Spedition Arnold. Arnold Spedition GmbH aus Rimpa. Die haben, also ganz oben bei Google, haben sie den Fuhrmannseid mit reingepackt. Und dann würde ich mal an die Spedition Arnold einfach mal appellieren, ob sie sich den Eid eigentlich mal durchgelesen haben. Und das haben anscheinend sehr, sehr viele Berufskraftfahrer nicht durchgelesen, weil viele nehmen das übel, warum ich diesen Eid angreife. Und ich möchte einfach nur den ersten Satz dieses Eids mal vorlesen. Der heißt: Ich schwöre einen Eid zu Gott, dem Allmächtigen, dass ich das Gut, das mir zu fahren aufgeladen wird, für billigmäßige Belohnung dahin fahren, treulich verwahren und redlich überliefern, kein Stück verfahren oder irgendwie anderswo hinbringen, als mir aufgegeben ist, was mir etwa an Geld, Punkt, Punkt, Punkt. Der Satz, warum ich dieses Lied Fuhrmannseid gemacht habe, ist dieser: Das Gut mir zu fahren aufgeladen wird für billigmäßige Belohnung. Das ist der Punkt, warum ich diesen Fuhrmannseid als Lied genommen habe. Ich habe irgendwann mal diesen Fuhrmannseid so, mir wurde mir irgendwie vorgeschlagen. Und ich hab gedacht, okay, ich mache einfach so ein Lied über uns und dass wir einfach stolz sind auf den Job, den wir machen. Und habe gedacht, okay, der Fuhrmannseid wäre einfach voll geil. Und da lese ich mir diesen ersten Satz durch und denke mir, warte mal ganz kurz, für billigmäßige Belohnung, also quasi sinngemäß, so billig wie möglich entlohnt werden, aber so viel wie möglich fahren. Das ist für mich eine moderne Sklaverei aus dem Jahre 1691, was bis heute im Jahre 2023 immer noch der Fall ist. Und da habe ich gedacht, warum ist noch niemandem aufgefallen, dass das einfach ein Sklaveneid ist? Ist nichts anderes. Und bis zum heutigen Tage hat sich da nichts geändert. Und deswegen habe ich diese Zeilen gesungen. Deswegen habe ich diesen Text geschrieben. Und für die Leute, die mich dafür kritisieren, warum ich diesen heiligen Fuhrmannseid ankreide, sollten vielleicht noch einmal diesen Fuhrmannseid wirklich mal ohne Einfluss von Drogen, Alkohol im geistigen Bewusstsein noch mal lesen. Und wenn ihr den mal rational durchgelesen habt, dann sind die damals unsere Kollegen im Jahre, also der Eid 1691 ab da, dazu gehalten worden, so wenig wie möglich zu verdienen, aber so viel wie möglich zu fahren. Und das ist heutzutage genauso. Und deswegen habe ich dieses Lied geschrieben. Aus diesem Grund, nur aus diesem Grund. Aber wenn ihr der Meinung seid, ein Eid, weil ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, und ich bin stolz, ein Fuhrmann zu sein, weil ich habe einen Eid geschworen, ja, da bitte, dann geht zu eurem Chef und sagt, bitte bezahl mich nur noch zum Mindestlohn. Bitte, nur noch Mindestlohn. Bitte, gib mir nicht mehr Geld. Aber versteht doch bitte mal, warum ich dieses Lied gemacht habe. Ich habe das Lied deswegen gemacht, weil ich auf diese Missstände in dieser Branche hinweisen möchte, weil ich darauf hinweisen möchte, dass wir auch im heutigen Jahre 2023 immer noch die Entlohnung nicht bekommen, die uns zustehen wird, also quasi mit Überstundenbezahlung, dass bei uns so Sonderstatuten gilt, dass wir mehr arbeiten müssen als alle anderen und manche kriegen immer noch die Nachtschicht zu lang und darum geht es. Aber dass manche sollte sich angefressen fühlen, es gab so ein paar Foren, Rainer, das musst du dir vorstellen, ich bin jetzt am Ende meines Wutausbruches, gab es Diskussionen, was mir einfallen würde, den heiligen Eid der Berufskraftfahrer anzugreifen. bei dem Eid, den kann man gerne angreifen. Bei dem Eid. Ja, wurde mir zugetragen in irgendwelchen Foren, dass es eine Frechheit ist, jemand, der sich German Truck Driver nennt, den Eid der Fuhrmänner anzugreifen mit seinem Lied. Ja. Das musst du dir mal vorstellen. Da würde ich sagen, dann geh du doch für den Mindestlohn arbeiten und dann ist doch alles schick. Also, genau. Das ist unfassbar. Genauso wie diese Diskussion mit dem German Truck Driver, das assoziiert ja eigentlich nur, wo du herkommst und weiter gar nichts. So. Und wenn sich denn Leute beschweren, dass da anders heutige Menschen zu sehen sind. Ich sage immer zu meinen Zuschauern, und das sage ich auch weiterhin, im Endeffekt ist mir das doch scheißegal, wo jemand herkommt. Am Ende unterhalte ich mich mit einem Menschen. So. Und wer das nicht checkt, der hat in meiner näheren Umgebung schon mal gar nichts zu suchen. Das ist so. Ja, ja, weil vor allem die Leute, die auf den LKW sind, die arbeiten ja. Ja. Ja, die leben ja nicht vom Sozialstaat, die arbeiten ja wirklich. Ja. Also, und mein Kollege auf meinem LKW ist ein ukrainischer Flüchtling. Mhm. Und der hat Deutschlernbücher da, der spricht so gut Deutsch in der kurzen Zeit, der ist unfassbar nett, der ist unfassbar. Alter, wenn ich in diesen LKW reinkomme, dann nimmt der immer der hat so Duftspray gekauft, hier so mit Himbeer. So. Okay. Wenn ich da reinkomme, das Geile bei ihm ist, ne, kriegst gleich Hunger beim Einsteigen. Ja, was, nein, das Geile ist, der weiß ja gar nicht, ob ich Himbeergeruch überhaupt mag. Weißt du, ich komme da in den LKW rein. Und dann hat der ist so geil. Der kommt mit dem Auto, ich wollte gerade in den LKW einsteigen, dann kommt der mit dem Auto, wollte gerade wegfahren, hält nochmal, warte. Ne, so ein bisschen, du merkst diesen osteuropäischen Akzent, hörst du immer, ne? Ja, ja. Und so, warte. Und dann kommt der im angelaufen mit diesem Spray. Ich denke, was hat er denn? Das war die erste Zeit so, ne? Mhm. Springt diesen LKW rein, sprüht alles mit diesem Duftspray rein. Ich komme rein so, ich denke, oh Junge, so schon betäubt, ne? Ja, so, jetzt ist gut, jetzt riecht gut. Schöne gute Fahrt, Kai. Und steigt auch weg. Und ich denke mir so, Brudi, du weißt doch gar nicht, ob ich Himbeergeruch überhaupt mag. Das ganze Ding hat gestunken. Der ist super. Der hat Deutschlernbücher da, der macht ich habe das gesehen, weil ich denke, was sind das für Bücher so? Da schreibt er dann halt Sätze, so wie, ich sag mal jetzt ganz bekloppt, wie in der Grundschule, weißt du, wo man so Sätze nachschreiben musste. Ja, ja. Der lernt und lernt und lernt und ich kann mich mit dem mittlerweile super unterhalten. Der fährt gut, weißt du, das sind Leute, die auch einfach nur arbeiten wollen. Es sind nicht die Menschen, die auf der Sozialkasse hängen bleiben und bewusst vom Sozialstaat leben. Ich glaube, da hat jeder was gegen. Natürlich. Ja, und egal welche, so, und ich finde es halt einfach wirklich ganz krass, was so ein Lied auslöst, wenn ich das singe, dass die einen Leute sich getriggert fühlen. Ich kann dir eine Nachricht von einer auf meiner Facebook-Seite, eine Gabriele Jürgens hat geschrieben, da ging es ja in der letzten Folge um Altersarmut. Mhm. Und sie schreibt, da bin ich jetzt sehr gespannt, Altersarmut, besprochen wieder einmal von Menschen, die das Wort nur aus dem Mainstream kennen. Ah, okay. Da habe ich jetzt gerade geantwortet, jetzt gerade aktuell. Also ich bekomme sehr viele Nachrichten von Menschen in dieser Branche, die davon betroffen sind. Genau deswegen habe ich es in der Folge angesprochen. Ist das falsch, nur weil ich noch nicht in Rente bin? Dein Kommentar klingt wie ein Vorwurf. Ich finde, dieses Thema wird einfach totgeschwiegen und gehört angesprochen. Also sag mir bitte, wo mein, unser Fehler nun war. Da bin ich mal auf eine Antwort. Also, nur weil wir beide noch nicht in Rente sind, sie wirft uns, also ich interpretiere das so, dass sie es uns vorwirft, dass wir die Altersarmut sprechen, weil wir angeblich das nur aus dem Mainstream kennen. Also wir können auch logisch denken. Ja, natürlich. Außerdem habe ich in meinem Umfeld auch den einen oder anderen, der frühzeitig in Rente musste und automatisch in die Altersarmut gerutscht ist. Ja. Es hat nichts damit zu tun, dass wir davon keine Ahnung haben. Das ist doch völliger Bullshit. Da muss man halt erstmal vielleicht nachfragen, von wegen, woher weißt du das? Oder wo hast du deine Informationen her? Ja? So, und es ging ja letzten Endes um den Fahrer, der da gefahren ist. Ey, und wenn der das erzählt, dann glaube ich das sehr wohl, weil der hat mir jetzt nicht den Anschein gemacht, als würde der dummes Zeug sabbeln. So. Und dann befasst man sich auch mal mit dem Thema, ja, und nur, weil jetzt ich, und jetzt komme ich und sage und behaupte jetzt einfach mal, Einzelfälle können wir halt leider nicht berücksichtigen, ne? Und es gibt immer einen Ausreißer, so, und was soll ich dazu sagen? Ich bin mal gespannt, auf was, was sie denn da antwortet überhaupt. Ich bin von diesem Kommentar insofern schockiert. Also ich muss dazu sagen, ich poste das auch wieder bei Facebook. Liebe Facebook-Leute, Freunde, seid mir bitte nicht böse. Aber wisst ihr, warum ich so genervt bin? Ich poste so gut wie gar nichts mehr auf dieser Facebook-Seite, weil das Einzige, was euch interessiert, ist immer Drama und auf irgendwelche anderen Leute draufhauen. Mhm. Also da habe ich die größten Aktivitäten bei euch. Ich poste mein Musikvideo. Bei einer Seite von 64.000 Abonnenten habe ich 36 Daumen nach oben. Ansonsten kein Kommentar, kein gar nichts. 36 oder 36.000? Nein, 36. Wow. Ich poste unser letztes Podcast. Da habe ich noch einen Kommentar von dem Jens S. Spitze, endlich wieder da. Ich war schon voll auf Entzug. Das ist also ein positiver Kommentar. Aber ansonsten passiert oft nichts. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendein Drama-Video mache oder irgendwas nur einfach nur poste, dann hat das unfassbare Resonanzen. Und ihr müsst euch mal bei Facebook, seid mir bitte nicht böse, aber einfach mal hinterfragen. Wirklich mal hinterfragen. Das ist, glaube ich, auch dieses, was viele sagen, dass Facebook nur aus Menschen besteht, die auf andere draufhauen wollen, keine sachliche Diskussion mehr führen wollen, wo es einfach nur darum geht, wenn irgendwas Schlechtes oder irgendein Drama passiert, seid ihr alle da, und wenn irgendwas Positives, Schönes passiert, seid ihr nicht mehr da. Ja. Weil dann interessiert euch das nicht mehr. Das ist, und dann hörst du von den Leuten, ja, ich benutze ja nur Facebook nur noch, damit ich einen Kalender habe für die Geburtstage. Ja. Also ich habe Facebook schon länger den Rücken gekehrt. So. Na klar, wenn ich eine Insta-Story mache, wird das automatisch mit auf Facebook gepostet. Aber im Grunde genommen interessiert mich das mittlerweile, ich muss es leider so sagen, ein Scheiß, was auf Facebook abgeht. Ja, ich finde es schade, weil der Grund, warum ich an Facebook noch festhalte und an meiner Seite ist, weil ich im Prinzip daran glaube, dass dort auch viele Menschen sind, die auch eine gewisse Weisheit haben anhand ihres Alters. Da sind Menschen, die haben halt auch wirklich viel Erfahrung, und deswegen deswegen halte ich noch an der Seite fest, weil, liebe Facebook-Leute, wenn ihr das jetzt hört, weil ihr diese Folge von mir gepostet bekommen habt, nochmal, nehmt das nicht als Angriff, aber ich finde es halt toll, weil ihr seid auch in einem gewissen Alter, weil die jungen Leute benutzen Snapchat und was weiß ich was. Ja, die sind gar nicht erstmal über Facebook. Genau, und deswegen würde ich halt gern auch mehr Feedback davon haben, und zwar nicht nur einfach nur draufhauen und alles kaputt reden, sondern einfach vernünftige Diskussionen. Aber das findet einfach nicht statt. Und das finde ich halt einfach sehr schade. Und dennoch muss ich euch leider enttäuschen, alle, die das kritisieren. Fuhrmannseid macht echt einen guten Run, was ich an den Zahlen jetzt gerade sehe. Und das, da kommt nochmal der Snippet drüber. Bei TikTok haben die Leute die Message von meinem Lied von Fuhrmannseid genau richtig verstanden. Das ist das Krasse. Die jüngere Generation hat es verstanden. Das, also manchmal überrascht mich TikTok tatsächlich auch. Also ja, das hat mich echt überrascht, weil es gab, ist ja noch nicht lange draußen, 2-3 Tage oder was, die meisten haben da genau das, die Videos gemacht davon. Es war für die eine Befreiung irgendwie. Es hat ja damit was zu mit der mangelnden Bezahlung, mit so wie es da abläuft und mit der nicht gerechten Bezahlung, so muss ich es mal ausdrücken. Mhm. Und die haben dann halt ihre Videos genau so gemacht, und es gab so viele Nachrichten, die ich bekommen habe, von TikTok tatsächlich, die das so geil fanden, weil sie gesagt haben, endlich spricht es mal einer aus. Und jetzt frage ich mich, liebe Facebook-Community, was ist bei euch los? Also, ich verstehe das nicht. Also, einer hat mir zum Beispiel in den Kommentaren geschrieben, er meinte das ironisch, dein Lied verändert natürlich wirklich was und verändert natürlich auch das Geld in deinem Portemonnaie. So, das war so ein Kommentar, der mir hängen geblieben ist. Mhm. Dazu möchte ich einmal sagen, ich gebe erstmal aus meinem Portemonnaie Geld raus, damit das überhaupt zustande kommt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht da draußen, wenn ihr irgendwas schafft und gebt dafür Geld aus, möchte man doch zumindest das Geld wieder reinbekommen, für was man ausgegeben hat. Es sei denn, du gehst jetzt irgendwo, keine Ahnung, irgendwo hin. Und ich weiß auch gar nicht, ob ihr andere Musiker irgendwo kritisiert, dass die mit ihrer Kunst Geld verdienen. Warum werde ich dafür kritisiert? Ich verstehe das nicht. Vor allen Dingen ist es so oder so sehr, sehr komisch, gerade mit Dingen, die in der Öffentlichkeit stattfinden. Egal, ob das jetzt Musik ist, ob das jetzt, ich sag jetzt mal, YouTube-Videos sind, Streamen. Egal, was in der Öffentlichkeit stattfindet, wird immer damit assoziiert, dass du eine Menge Kohle verdienst. Ja. Das musste ich jetzt auch schon mehrfach spüren. Und ich denke... Ja. Immer, ich sage, wie kommen die Leute denn da drauf, dass du damit, also in den meisten Sachen, ich weiß jetzt nicht, wie es mit Musik ist, das kannst du ja dann eventuell später erklären, aber in den meisten Sachen ist das so, dass du am Ende vom Monat oder vom Quartal ein Minus da stehen hast. So, jetzt haben sich das, ich habe das versucht mal zu erklären und dann kam auch gleich der Erste, der dann gesagt hat, ja, du musst ja auch fürs Finanzamt Minus machen und so, bla bla bla. Ne, ich denke, Alter. Ehrlich jetzt, also das, ja, aber das sind dann so eine Dinge, ich gehe da nicht mehr drauf ein, weil es mich einfach nur noch abfuckt. Die Leute, die glauben, dass wir scheiße reich sind, ey, können das gerne tun, fertig. Dann ist das so. Ändern werden wir es eh nicht. So. Also das Ding ist, das spiegelt unsere Branche einfach wieder. Wenn wir da jetzt sind, also ich spreche jetzt nur von meiner Seite aus, wie du das bei dir hast, musst du ja jetzt dann beurteilen. Ich könnte auch ganz andere Sachen machen und könnte mein Geld als Influencer quasi oder als Künstler, wie man mich bezeichnen möchte, verdienen. Ja. Aber ich mache weiterhin, seit 8 Jahren versuche ich, im Rahmen meiner Möglichkeiten, dieser Branche eine Stimme zu geben. Und ich verstehe nicht, warum es dann immer so Einzelne gibt. Also es ist nicht die große Masse, um Gottes Willen, hätte ich das schon sein gelassen. Dann mache ich meinen eigenen Weg, gehe ich irgendwas, dann rutsche ich mir Buckel runter. Es sind immer nur Einzelne, ja, das ist so. Natürlich, aber die mich nerven, weil die sitzen dann da. Haben selber nichts bewirkt, aber kritisieren mich dann. Ja. So, ich mache die Musik und genauso wie bei Seite an Seite, wo ich darauf appelliert habe, dass wir zusammenhalten müssen, das ist ja die Grundessenz von Seite an Seite, wenn man den Text mal zuhört. Und bei Fuhrmannseid ist es meine Kritik an diesem Eid und eine indirekte Kritik an der Entgelt oder an der Lohnbezahlung eines Kraftfahrers. Dann die Leute in der Transportbranche, wenn man es mal im Allgemeinen, oder natürlich an Berufe, die sehr, sehr wichtig sind, die aber wenig wertgeschätzt werden. Pflege, ja. Einzelhandel, wir. Ja, genau. Das ist die Quintessenz von Fuhrmannseid. Und ich gehe natürlich auf diesen Eid drauf ein, weil der einfach eine Katastrophe ist. Und ich verstehe da nicht, wie dann Leute da sitzen und also ich habe dann immer vor Augen so diese V8-Fahrer, die mit diesen Crocs über den Autohof schlürfen und die coolsten der Welt sind, wie sie sich dann fühlen, aber überhaupt nicht über die Zukunft nachdenken. Ich kann es irgendwo auch verstehen, wenn man noch jung ist, aber es geht doch einfach nur darum, dass wir irgendwo in dieser Branche dahin kommen müssen, dass wir vernünftiges Geld mit unserem Beruf verdienen wollen, ja. Wertschätzung verdienen wollen, und das ist einfach aktuell nicht gegeben, und deswegen lasst doch bitte, wenn man meine Musik nicht mag, ich verstehe das, aber seid doch mal froh, also ich will mich nicht selbst dumm, aber seid doch froh, dass da jemand ist, der für euch irgendwo noch irgendwo draußen kämpft, alle anderen machen ihr eigenes Süppchen, um Gottes Willen, meine Fresse. Also damals in Gunter Gabriel hat da so gut wie keiner kritisiert dafür, dass er solche Lieder geschrieben hat wie Dieselknecht oder Hey Boss, ich brauche mehr Geld, bla bla. Was ist denn los mit uns? Ja. Ich will mich nicht vergleichen mit Gunter Gabriel. Ich bin ein ganz anderer Mensch, ganz anderer Stil. Aber ich versuche mit meiner Musik musikalisch da irgendwas zu bewirken. Ob das was bringt oder weiß ich nicht. Also guck mal, in der Vergangenheit der menschlichen Geschichte gab es immer Menschen, auf diesen Typen nochmal mit dem Portemonnaie und diesen, du veränderst natürlich irgendwas. Es gab Leute wie Gandhi, es gab Leute wie Martin Luther King, es gab wie die Geschwister Scholl in der faschistischen Zeit. Die wussten auch nicht, ob das, was sie machen, ob sie damit überhaupt was bewirken können, aber sie haben was getan. Sie haben was versucht. Ja. So, genau dasselbe mache ich. Ich will mich nicht mit denen auf eine Stufe stellen, aber ich versuche doch noch irgendwas zu machen und sowas zu bewirken. Warum zum Teufel kritisieren dann Leute, was die einfach nur stumpf nichts machen, aber immer alles kritisieren, wenn jemand was macht. Das verstehe ich einfach nicht. Ich verstehe das nicht. Ja, also das verstehe ich auch nicht. Wenn da jemand seinen Kopf hinhält, in Anführungsstrichen, und also, weißt du, ich wäre, glaube ich, der größte Volksheld, wenn auf einmal sagt, ja, oh, hier, German Truck Driver, oh, jetzt die Regierung hat sich, Hubertus Heil hat sich jetzt hingesetzt, hat das Lied gehört und gesagt, okay, wir müssen was machen. So, dann wäre ich der größte Held. Das wird ja, aber nicht passieren. Ja, nein, das wird nicht. Kann doch, nee, nee. Nein, natürlich nicht. Aber es wird doch was passieren. Aber es wäre witzig. Ja, natürlich. Aber es muss doch, man kann doch nicht alles stillschweigend immer so hinnehmen. So, und ich möchte mit meiner Musik, ich könnte jetzt natürlich auch hier Halligalli und wir saufen uns eine rein beim Felgenputzen und bla bla singen, aber so ist halt nicht die Wirklichkeit. Ja, und deswegen, ja. Also bitte, das nervt mich. Jetzt haben wir aber genug auf einige Leute rumgehackt, ne? Also, es sind halt immer nur, ich muss das mal ganz kurz erklären, es sind immer nur Einzelne. Natürlich. Der überwiegende Teil ist natürlich sehr, sehr positiv und dafür bin ich auch sehr dankbar. Aber das sind nun mal die Dinge, die tatsächlich im Kopf haften bleiben. Ne? Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht oder ob das anderen auch so geht. Nee, das ist vollkommen normal. Ja, das nervt auch. Ja, es nervt auch. Ne? Und aber ich glaube, jetzt haben wir genug gemeckert, Freunde. Aber das musste mal raus. Es musste raus. Es nützt nichts. Es musste raus. Und nochmal ganz kurz, es gibt die Seite Helden der Straße. Mit SZ. Ja, heldenderstraße.de. Genau. Und ich finde leider nicht da, wo die Kommentare stehen. Ich wollte jetzt mal kommentieren. Ich habe es auch. Ich hab per E-Mail eine Benachrichtigung bekommen, dass wir einen Kommentar haben. Und ich selber finde sie nicht. Ne? Den Ersteller der Seite. Ich werde den mal fragen. Das macht ja jemand für mich oder für uns. Und der wird uns da bestimmt weiterhelfen. Der muss das ein bisschen transparenter machen. Weißt du, was ich meine? Einfacher zugänglich. Dass auch Leute da kommentieren können und drunter kommentieren können und so. Genau. Also wie gesagt, wir haben in 26 Folgen immer vergessen, dass wir eine Homepage haben, wo alle... Das ist auch gut, oder? Ja. Profis. Profis, wo ihr quasi auch jede Folge kommentieren könnt. Und wir ab nächster Folge werde ich dann, oder Rainer oder einer von uns beiden wird dann die Kommentare, und wir gehen dann darauf ein. Das heißt, wir versteifen uns jetzt nicht mehr auf hier Facebook oder Instagram, blablabla. Geht auf www.heldenderstraße-zusammengeschrieben.de. Genau. Und findet ihr alle Folgen, wo ihr das anhören könnt, bla bla bla. Und da könnt ihr unter jede Folge dann einen Kommentar machen. Und in der nächsten Folge hier haben wir dann eure Kommentare und dann können wir darauf eingehen und dann macht das Ganze auch Spaß. Ja, das so oder so, das Kommentare beantworten macht mir mega Spaß, tatsächlich. Also. Ja. Ja. Ja. Mir auch. Ich habe ja sogar schon mal ein bisschen weiter gesponnen. Ne? Ich denke, ey, wie wäre es, wenn wir denn auf dieser Helden der Straße einfach ein Forum implementieren? Ja? Voll. Das, voll geil. Das wäre mega, ne? Oder? Wenn noch jemand Forum benutzt? Also ich bin noch so ein Forenbenutzer. Ah ja, okay. Ja, aber da geht es meistens um Hardware und so und die werden immer gerne benutzt. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei uns aussehen wird. Aber also ich glaube, wenn wir unter den Folgen, dass Leute Kommentar hinterlassen und jemand auf das Kommentar seinen Kommentar hinterlassen könnte, das wäre geil. Ja, ne? Das meine ich ja. Genau das meine ich. Ja, genau so. Dass wir dann so eine Forenkategorie haben mit den verschiedenen Folgen oder sowas. Ja. Und da muss ich mal mit unserem Tendo, der macht das übrigens, der ein oder andere kennt ihn aus meinem Chat. Liebe Grüße. Ja, genau. Und der macht das hobbymäßig, der macht das gerne. Ich habe gesagt, Alter, das kannst du doch nicht machen, oder? Ich sage, ja, klar mache ich das. Ich sage, bist du verrückt? Ich sage, ich kann das überhaupt nicht bezahlen, Alter. Nö, brauchst du nicht. Da muss ich mir auch nochmal was einfallen lassen. Geil, so, ganz umsonst macht er das nicht. So. Ja. Aber jetzt lass uns zu positiven Sachen hinkommen und da muss ich noch kurz zum Negativen hinter. Mhm. Für Leute, die mich kritisieren wegen Musik. Rainer, ich habe dir erzählt, ich habe tatsächlich für nächstes Jahr von einem Festivalveranstalter, was ein echt großes Festival ist, der hat irgendwie meine Musik gehört und möchte, und ich habe so Schiss in meinem ganzen Leben noch nie gehabt. Ich habe heute, wir waren mit dem Hund spazieren, zu meiner Freundin gesagt, ich habe so Schiss. Also ernsthaft, also ich bin kaum an, ich bin, hast du schon mal gehört, dass ich gesagt habe, ich habe Schiss? Also, nee, habe ich noch nicht gehört. Und das ist krass, ist ein Rockfestival. Also es hat nichts mit LKWs zu tun. Gar nichts. Und da soll ich die Lieder, da soll ich auftreten. Ja, ich hatte das ja bei dir in den Streams mitbekommen. Ja, ich wollte es nochmal, deswegen, und jetzt kommt die Brücke, wenn ihr jemand LKW-Festival, das ist ja das, worauf ich Bock habe, für nächstes Jahr, meldet euch bitte bei meinem Management. Bei all meinen Social Media habt ihr im Impressum überall mein Management. es wird Zeit, dass wir mal richtig geile Deutschrockmusik auf LKW Truck Festivals machen. Auf jeden Fall hat der mich angeschrieben und das wäre, glaube ich, im Mai nächsten Jahres. Da suche ich jetzt gerade eine Band, weil da muss ja jemand Schlagzeug und Gitarre soll ja live sein. Also wenn da draußen jemand in meiner Nähe, Göttingen, Raum, Schlagzeug, E-Gitarre und sowas und eine Band und wir eine Band zusammen gründen könnten, meldet euch bitte. So, jetzt kommen wir nochmal ganz zu verdrücken. Rainer, du bist jetzt aus dem Krankenhaus gekommen. Was ist da los? Ja, genau. Also der ein oder andere weiß es ja schon so, dass ich... Ich habe das schon mal erwähnt im Stream, so dass meine Mutti gerade im Krankenhaus liegt, Kehlkopfkrebs. Und naja, sie hat halt morgen den wohl wichtigsten Tag ihres Lebens. So, ne? Und also morgen steht die OP an, also Montag am 18. meine ich, ist morgen, ne? Und ich guck nach. 18.8. glaube ich, ne? Ja, genau. Genau. Ja. Für die Leute, die das vielleicht später hören, ne? Deswegen sage ich das Datum nochmal. Und na klar will sie einen Tag vor der OP erstmal ihre Lieben um sich haben. So. Und, auf jeden Fall. Meine große Schwester wohnt in Düren, die kennt ja jetzt auch schon einige Leute kennen, meine große Schwester. Und die wissen auch, dass ihr was passiert ist. Die ist nämlich die Treppe runtergesegelt. So. Und kann sich also auch nicht gerade gut bewegen. Rennt also mit Schmerzen rum, hat dann Wirbel angebrochen, also ein Quatsch. Also die hat einen richtigen Freiflug gemacht und hat denn schon auch letzte Woche gesagt, ach, das ist so scheiße, dass ich nicht da bin und wenn's Mutti nicht gut geht und musste ja dann auch Kieler Woche absagen, weil sie sagte ja dann auch, ey, lass uns zur Kieler Woche, da streamen wir, aber kurz davor ist der Unfall halt passiert, ne, so. Und ja, auf jeden Fall ist es so, dass sie sich hat beraten lassen von ihrem Arzt und hat gesagt, ey, dann kann ich doch die 600 Kilometer fahren. Und der Arzt hat sein Go gegeben. Sie musste zwar zwischendurch dreimal anhalten, weil es schmerzhaft war, das Autofahren. Ja, aber ja. Sie hat es letzten Endes geschafft. Und wir haben das aber mit Absicht meiner Mutter nicht erzählt. Ne? So, dass sie kommen will. Nachher wäre was dazwischen gekommen und sie hätte umdrehen müssen, wie auch immer. Und sie hat sich aber mal gefreut, ne? Alter, das war so emotional, schön. Ne? Das war, okay. Also, deswegen bin ich auch zu spät zum Podcast eigentlich gekommen. Ich kann das mal kurz erklären. Wir treffen uns immer um 17 Uhr im Discord, um dann aufzunehmen. Heute war es bei mir, ich glaube, 16:45, weil meine Schwester im Stau stand und nicht durchgekommen ist. Ach was. Und sie wusste ja nur nicht, wo sie hin soll. Und dann habe ich gesagt, ey, dann treffen wir uns am Krankenhaus und hier und da und ja, und wann kam sie denn an? So kurz nach 5 kam sie an und wir haben dann. Habe ich ihr kurz gezeigt, wo das Zimmer ist, bin noch kurz mit reingegangen, habe natürlich das Ganze, ich renne immer mit Kamera rum neuerdings, ne, und habe das natürlich auch gefilmt und ja, beide hatten so bös Pipi in den Augen, so, und das war also für meine was Mutter. Was passiert bei deiner Mutter jetzt bei der OP, wenn ich mal reingrätschen darf? Ja, der Kehlkopf wird rausgenommen und die Lymphknoten, weil, also der Kehlkopf wird rausgenommen? Ja, Kehlkopfkrebs, genau, und das heißt, sie kann ja nicht mehr reden. Richtig, genau. Das kann sie jetzt auch nicht, weil die Erstuntersuchung, als sie die Probe genommen haben, mussten sie schon einen Luftröhrenschnitt machen. Und jetzt kann ich nur mit Hilfe von so einem Zusatzröhrchen reden. Es hört sich jetzt noch relativ normal an, weil sie noch ihren Kehlkopf hat. Aber sobald der... Spricht wie ein Roboter oder was? Ja, so ähnlich. Es geht mittlerweile tatsächlich. Also... da war jemand da, der da arbeitet in der Uniklinik und die Frau, die hat selbst die Operation schon hinter sich und ich fand jetzt, dass es hört sich natürlich sehr rau an oder rauer als sonst, aber nicht so, wie ich das von früher in Erinnerung hatte, wo die Leute ja, wirklich... Ja, genau, die mussten auf so ein Ding drücken und genau. Dann... Das ist nicht mehr... Richtig, ja, so haben genau. Die gesprochen, ne? Ja. Und das brauchen die heute gar nicht mehr. Das ist also so ein Einsatz, der wird auch gleich mit reingesetzt nach der OP. Und das funktioniert komplett automatisch. Also die wird dann eigentlich reden wie immer. Es hört sich halt nur anders an. Also ein bisschen tiefer. So. Und das heißt, ich kann deine Mutter, du weißt, ich bin Assi manchmal, kann die als Background-Sängerin dann in Zukunft? Das, ja, also der Arzt hat gesagt, sie kann alles machen, nur mit Apnoe-Tauchen wird nichts mehr. So, also. Man muss mit Humor nehmen, mach das, bitte. Na klar. Friends. Ja. So, und. Ach man, Ja, und das war dann heute halt so ein Moment, dass... Also du fährst nochmal hin jetzt, ne? Dass, ich fahre jetzt gleich nochmal hin, genau, nach der Podcast-Aufnahme. Ich habe mich hochoffiziell abgemeldet bis um... Also das ist halt heute der wichtigste Tag. Ich war natürlich... Ja, wir machen kurz, sind gleich durch, weil wegen das ist ja, wichtig. Ja, alles gut. Ich war halt jeden Tag im Krankenhaus, nur jetzt so vor der OP. Jetzt hat... Sie hat natürlich Angst, ist ja klar, ne? Hey, von wegen, werde ich wach oder die OP dauert 8 Stunden. 79 ist sie. 79 und mit 79 eine 8-Stunden-OP ist schon eine Hausnummer, denke ich. Ne? So. Oh, shit. Und danach wird sie erstmal künstlich ernährt für 10 bis 14 Tage, bis alles soweit verheilt ist. Bis dahin darf die auch nichts essen, nicht reden, nichts trinken. Also das ist schon, ich würde schon durchdrehen. Nur der Gedanke, alleine morgens kein Kaffee, ne? Alter, das... Ja, du bist ja auch krank. Ja, ich weiß. Aber du musst auf jeden Fall, aber das weißt du, wisst ihr ja selber als Geschwister und als Familie, dass man da immer positiv reingehen muss, mit positivem Gesichtsausdruck und immer Dings, auf gar keinen Fall Sorgenfalten haben und Dings. Ja, ja. Und auch eine ganz geile Geschichte eigentlich, was da auch im Hintergrund so ein bisschen passiert ist. Der ein oder andere kann es vielleicht ahnen so oder hat es geahnt, wie auch immer. Mutti hatte sehr viel Spaß bei Captain Dende auf dem Boot, der Streamer, der die Hafenrundfahrten macht. Kai, ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast. Ich habe ein Video von dir gesehen, glaube ich. Da ja, genau. Ja, du, das habe ich gesehen, ja. Genau, da war meine Mutti ja mit dabei. Genau, die habe ich gesehen. Und die hatte da so viel Spaß und das müssen wir unbedingt nochmal machen. Und ich will auch hin. Und ja, wir müssen das unbedingt mal zusammen machen. Auf jeden Fall war der Termin Montag, jetzt diese Woche Montag, also vergangenen Montag. Und da musste ich dem Captain natürlich sagen, so von wegen hier, da und das, Mutti kann leider nicht mit und er muss es ja wissen, weil wir schimmeln dann ja auf der Brücke rum, nicht irgendwo. Ja, habe ich gesehen. Meine Mutti wollte eigentlich gar nichts machen, so, also weder OP noch Bestrahlung, sondern gar nichts, so und jetzt ist es aber so, dass sie halt auch den Hamburger Hafen liebt und gerne auf dem Boot rumschimmelt oder allgemein auf Booten rumschimmelt. Und der Captain hat ihr tatsächlich eine Videobotschaft geschickt und das war mit ein großer Auslöser, wo sie gesagt hat, komm, wir ziehen den Scheiß durch. Ich will wieder aufs Boot. Das ist geil. Ja, das ist cool. Ich habe es dem Captain nicht erzählt. Falls er unseren Podcast hört, weiß er's. Also, dann weiß er's. Ey, das ist schön. Das ist so schön. Ja. Weil das bewirkt einen. Ich habe ja deine Mutter gesehen, die ist ja auch noch fit. Ja, die ist noch relativ fit. Tatsächlich. Sie rennt zwar mit einem Rollator rum, weil sie. Die ist 79, Gottes Willen. Aber auch nur, weil sie ein Knieproblem hat, ne? Sonst würde die auch ohne Rollator rumlaufen. Ja, stell dir uns mal mit 79 vor. Dann können wir wenigstens über Altersarmut sprechen. Liebe Grüße gehen an Gabriele raus. Ja, genau. Gabriele Jürgens. So, also, auf jeden Fall hat mich das mega mitgenommen die ganze Zeit. Deswegen war ich auch immer so sehr schnell reizbar, ne? Also, der ein oder andere Ex-Zuschauer, sage ich jetzt bewusst, hat es ja gemerkt. So, also, ich musste tatsächlich in meinem Livestream auch einbannen letzte Woche. Oh, ja, ich weiß, ich war doch live dabei. So ein Doppel, Alter. Ich habe nicht gebannt, aber... Ich hab Teile deiner Mods noch privat angeschrieben und hab gesagt, Respekt. Alter, du wärst komplett ausgerastet schon. Ja, ich hab denen gesagt, so Respekt für so viel Geduld, ich wär schon komplett freigedreht, Alter. Das denkt man von mir ja gar nicht, weil ich bin ja schon ein harter Charakter, aber ich hab echt eine lange Lunte. Ja, also hab wirklich, ich gemerkt. Ich habe mir aber vorgestellt, was ich machen würde, wenn ich jetzt gerade da sitzen würde. Und dann denke ich, nee, ich denke gar nicht drüber nach. Ich hätte den schon gottlos durchbeleidigt, Alter. Also für euch, die es nicht mitbekommen haben, da kam jemand rein und meinte, du fährst ja immer noch LKW, hast du den Absprung? Nee, warte mal. Läuft ja nicht so mit YouTube, hat er gesagt. Läuft ja nicht so mit YouTube. Das war so das Erste, was er geschrieben hat. Und dann war der zweite Satz, hast den Absprung nicht geschafft und bla bla. Und ich habe versucht dann immer noch irgendwie so zu verstehen, was er eigentlich von mir will, weil, Alter, beruhige dich doch mal. Ich lebe diesen Beruf, da steht auf meinem Arm groß drauf, Alter. Ich fahre Teilzeit-LKW, mein Rücken macht es auch, also für die Leute, also mein Rücken macht es nicht mehr mit, 2 Wochen hintereinander zu fahren. Ich brauche eine Woche immer Pause, sonst kann ich nur Ibo 600 ballern, zweimal in der Nachtschicht. Das ist ja auch keine Lösung. Und selbst wenn, ihr dürft nicht vergessen, Corona hat mich hart getroffen. Ja, also das hat mich wirklich hart getroffen, weil ich ja da in dem Zeitpunkt künstlerisch mehr tätig war. Und selbst wenn, ich muss auch, ich will irgendwo mein Geld verdienen, ich möchte irgendwo weiterhin an der Straße bleiben, um mitreden zu können hin und her. Und selbst wenn das alles nicht ist, geht's doch keinem was an. Aber man kann doch nicht in einen Chat reinkommen mit solchen Sätzen. Also ich weiß nicht, was mit den Leuten. Ich verstehe das manchmal nicht, ganz ehrlich. Aber das ist ja nur einer, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Letzte Woche komplett gestreamt, sehr viele Zuschauer gehabt. Das war nur einer. Ein einziger. Aber der nervt dann, ne? Der nervt. Ja, genau. Aber da du kannst nie alle erreichen und das geht einfach nicht. Das hatte, keine Ahnung, große Persönlichkeiten, die man aus der Geschichte kennt, hatten auch Leute, die eigentlich mochten. Man muss da weit weg von, dass man allen alles recht machen kann. Das funktioniert nicht. Die einen mögen, kommen zum Beispiel zur Weststadthalle nach Essen am 8.12., wo Rainer und ich live sind. Tickets könnt ihr da kaufen, Google eintippen, Weststadthalle. Da könnt ihr Tickets kaufen, da könnt ihr uns live treffen. Genau. Geilen Abend mit uns haben. Wir erzählen mal so ein paar geile Storys, die wir unser LKW-Dasein erlebt haben. Ihr lacht euch kaputt, das schwöre ich euch. Ja. Und natürlich ein kleines Konzert noch am Schluss. Also das ist so eine Mischung. Ich weiß, Mischung, da steht ja zwar Podcast oder so. Ich würde aber eher sagen, das ist eine Mischung aus Comedy und Konzert. Ja. Und so würde ich es eher verkaufen wollen tatsächlich, ne? Weil's ja, halt wir ändern so das so ein bisschen. Die Leute können mit Podcast manche nicht so ganz viel an. Die denken, das ist so wie so eine Buchvorlesung, denken die Leute, was da stattfindet. Ist es nicht. Nein. Ist es also nicht. Es wird der Abrissabend. Und wenn ihr das Highlight-Video dann irgendwann seht, werdet ihr euch den Arsch kneifen, wenn ihr nicht dabei gewesen seid. Glaubt mir. Glaubt uns. Ja, das wird so sein. Es wird so sein. Es wird und das in Verbindung mit Interaktion mit dem Publikum übrigens. Ne? Ja, wir haben uns da was ausgedacht. Ja, wir haben uns da was ausgedacht. Das wird so biblisch geil. Ja, das wird super. Kommt vorbei, holt euch die Tickets und rein da. Jetzt haben wir schon wieder eine Stunde. Ich wollte dich nur eine halbe Stunde. Alles gut. Also, Katastrophe. Ich habe mich bis um 6:30 Katastrophe. Abgemeldet. Was wir machen müssen? Na, wir kaufen uns hier so Strickgut hier und so zwei Nadeln und dann fangen wir an zu stricken oder zu häkeln oder so einen ganzen Kram. Wir machen Konkurrenz und können eine eigene Bekleidungskette aufmachen. Wenn wir so viel reden, wie wir häkeln können, das ist unfassbar. Ja. Das ist, ich muss dann nur noch häkeln üben. Ja, meinst du, ich kann das oder was? Wer weiß, ich weiß es nicht. Um Gottes Willen, Rainer, ich ersteche mich mit dem Kram. Jetzt gerade nebenbei, Kai am Häkeln, was? So, Tischdecke ist fertig und so. Es war eine ungewöhnliche Folge, Friends. Ungewöhnliche Folge. Find aber ich hoffe, sie hat euch trotzdem, es schreiben mir also wirklich sehr viele, dass sie dieses Podcast hören und glücklich sind, dass wir aus der Sommerpause zurück sind. Und dementsprechend lasst bitte, wenn ihr das Ganze bei Spotify oder bei anderen Plattformen hört, wenn es die Möglichkeit gibt, bitte eine Sternebewertung da oder eine Dings, das hilft uns. Ja, und genau. Teilt das Podcast gerne mit anderen, die Bock haben, einfach die Freude in der Branche zu teilen. Heute war es natürlich ein bisschen nicht. Also ich werde mir jetzt heute Abend im Stream gibt es eine neue Reportage vom ZDF, glaube ich, oder ARD. 30 Minuten geht es um uns, unsere Branche, LKW-Fahrer, Katastrophenberuf. Gibt es eine neue Folge? Mhm. Die werde ich mir heute Abend im Stream, also in einer Stunde, reinziehen mit meinen Zuschauern und in dem nächsten Podcast-Folge, weil du wirst nicht dazu kommen, das zu gucken. Nee. Ich werde wahrscheinlich so, wann werde ich wieder da sein? Zwischen 9 und 10 irgendwann. Mhm. Genau. Und nächste Woche fährst du ja und dann hast du andere Tätigkeiten. Ich habe aufgrund dessen mit Mutti und so habe ich nochmal eine Woche Urlaub hinter. Ach, das ist nochmal eine Woche. Ja, genau. Okay. So, also okay. Mutti hätte gerne, dass wir da sind, wenn sie wach wird. Und da habe ich gleich gesagt, ich glaube, ja, das wird nichts. Auf jeden Fall. Und auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Und mein Chef hat gesagt, so komm, let's go. Ja, das ist auch ehrenwerter Chef. Das bedeutet, in der nächsten Folge werde ich dann Rainer erzählen, was in der Reportage drin vorkam. Und wir werden das Ganze in der nächsten Folge mal debattieren. Da geht es dann natürlich dann wieder strukturell, rein theoretisch um die Reportage und um den Beruf. Also heute war es ein bisschen Mischmasch. Oh, das würde ich aber auch gerne aufdröseln. Diese Reportage. Ja. Das können wir doch mal versuchen, live im Stream zu machen nächste Woche. Ja, das können wir machen. Ja. Ja, ne? Das machen wir. Dann haben wir auch gleich wieder Content für YouTube. Das ist, also wir sind aber auch Profis. Du leck also mich die großen, berühmten Promi-Influencer würden sagen, easy upload. Ja, easy upload, ja genau. Ja, easy upload. Das stimmt, ja, ja. Easy upload. Nee, ja, das würde ich aber gerne machen, genau. Ja, das machen wir auch. Dann, ja. Dann entlassen wir Rainer jetzt ab ins Krankenhaus zurück. Euch, liebe Leute, die uns zuhören, vielen herzlichen Dank. Verlinkt uns gerne, wenn ihr die Podcast-Folge hört, auf unsere Instagram, also einmal Druckverlust und German Truck Driver. Wenn ihr die Folge hört und euer Radio vielleicht fotografiert und uns darauf verlinkt, das freut uns immer sehr, wenn wir Leute sehen, die gerade irgendwo unser Podcast hören. Das macht mich richtig stolz sogar, ne? Das macht mich wuschig. Manchmal kriege ich auch so eine Storys so geteilt mit dem, unserem Podcast drauf. Da muss ich mir schon Dinge wegdrücken, sage ich dir ehrlich. Also, das macht mich auch wuschig und ich möchte mich dann nochmal vermehren, ja. Leute, liebe Freunde, ich würde sagen, ja, Entschuldigung für die kurze, na, so kurz ist hier gar nicht, eine Dreiviertelstunde. Für private Dinge. Für diese private Folge, genau, richtig. Es war eine sehr private Folge tatsächlich und ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Wenn ihr mehr solche privaten Sachen haben wollt, lasst uns das in den Kommentaren wissen. Oder Kai? Heldenderstraße.de. Ja, Heldenderstraße.de, aber ich kann euch eins sagen, wenn ihr zur Live-Veranstaltung kommt, erzähle ich euch meine Fahrschul-Story. Und glaubt mir, ihr werdet nicht mehr auf den Stuhl sitzen vor Lachen. Kommt zur Live-Veranstaltung, dann erzähle ich euch live mal. Wir erzählen auch live so ein paar geile Fails von unserer LKW-Sachen. Mhm. Kommt bitte zum Live-Event nach Essen. Da werdet ihr vielleicht erfahren, ob ich wirklich viel kaputt gemacht habe oder auch nicht. Dann werdet ihr vielleicht erfahren, ob ich überhaupt einen LKW-Führerschein habe und warum ich ihn fast nicht gekriegt hätte. Und ach, hör auf. Warum ich im Linienbus dann eingeschlafen bin, nachdem mich der Prüfer weggeschickt hat und so. Wirklich wahr. Ach ja, machen wir dann bei einem Live-Show. Leute, wünsche euch eine angenehme Woche von meiner Seite. Schlusswort hat Rainer. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Lasst euch gut gehen. Hört immer bitte Fuhrmanns Eid kräftig. Bei Spotify ist supportet mich. Kleine Eigenwerbung noch am Rande. Fahrt bitte vorsichtig. Kommt heile wieder zu euren Familien zurück. Und bis zur nächsten Folge. Schlusswort gehört Rainer. Ich sage auch herzlichen Dank fürs Zuhören und danke für euren fetten Support, auch was unseren Podcast angeht und so weiter und die ganzen Diskussionen, die daraus entstehen. Und ich freue mich immer wieder, Positives von euch zu hören. Habt eine angenehme Woche, habt einen angenehmen Start in die Woche. Und ja, bis dahin, wir sind raus. Ciao.